Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird er euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Allah ist allvergebend und nachsichtig.